Mr. Vidal. You think you're big shit, huh? That cocaine of yours makes me insane in my fucking brain. Huh? What the fuck is going on? Cocaine. Cocaine. Cocaine. Cocaine, motherfuckers. Cocaine. Cocaine. Cocaine. Okay, Mr. Beetle. Ist noch jemand da? We'll be right back.

lose and abuse me. Take me, make me, don't break me, defeat me. Love me, need me, hate me, lead me, live me. Now put me and give me control. Übrigens auch eine neue Produktion, Jungs. Das nennt sich Use Me! We'll be right back. got the right tune for your heart too. Music lights should begin. You've got drop to breeze. Kick your banners, you're alive. Drop the bass. Von euch einen Plattenspieler jemand zu Hause? No, no, no, no, no. Komm du mal her. Fröhliche Weihnachten. Okay. Jetzt wählst du einen aus, wer eine Hardstyle 13 CD bekommt. Einer hier von der Tanzfläche. Okay. So, und du da hinten in der weiß-blauen Hose, glaube ich. Du kommst mal her. Ich habe noch eine CD, das war alles. Fröhliche Weihnachten. Kinky Palace, vielen Dank, heute wieder da zu sein. Und ich erlaube mir nochmal meine neuen zu spielen. Ich sag tschüss. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns an Fasching wieder. So I'm asking everybody now, what are you gonna do when you hear a sound like this?